Die Teilnehmer der Nationalen Konferenz der fortbildlichen Planungsmitarbeiter besichtigten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung und die historische Gedenkstätte des Vaterländischen Befreiungskrieges. Sie suchten auch den Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges und den Palast der Wissenschaft und Technologie, Online-Studienbasis für das ganze Volk auf. Die Planungsmitarbeiter verbrachten im Delfinarium Rungna und im Wasserpark Munsu fröhliche Stunden.